Die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Jong-un wurden weltweit im großen Umfang studiert und verbreitet. Als Kim Jong-un am 15. April zu C101 2012 bei der Parade zum 100. Geburtstag vom Generalissimus Kim Il-sung eine historische Rede hielt, berichteten verschiedene Länder und internationale Organisationen wie Russland, China, die USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Schweden, Spanien und die Union der Journalisten als aktuelle News darüber. Und über 12.000 Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Sender, Zeitschriften und Internetsites der Welt meldeten in den Stunden mit der höchsten Zuschauerquote seine Rede mehrmals als Sondernachricht. So hörten weltweit hunderte Millionen Personen die Nachrichten darüber, was eine beispiellose News-Sensation darstellte. Danach wurden aus historischen Anlässen viele unvergängliche klassische Werke von Kim Jong-un veröffentlicht, die bei der Weltöffentlichkeit ein stürmisches Echo fanden. Sie wurden in mehr als 180 Ländern breit vorgestellt und in verschiedenen Formen und Methoden studiert und verbreitet.